die Welt in allen Farben. Rot, grün, blau, gelb, beispiellos und unentwegt. Der Farbenrausch zum Himmelszelt, zwischen Bergen und Tälern, Wiesen und Feldern, Tagen und Nächten und Himmel und Erde, siehst du alles strahlen. In einem Meer aus allen Farben. Die Welt in allen Farben. Grün, blau, gelb, rot, grün, blau. Die Welt in allen Farben. Grün, blau, gelb, rot, grün, blau. Die Welt in allen Farben. Grün, blau, gelb. Die Welt in allen Farben, Wellen rauschen blau, durch die Nacht und bis zum Morgen, zu einer Sonne aus Gold, zwischen Sommern und Wintern, Schatten und Lichtern, Sonne und Regen, wenn Farben sich drehen, siehst du alles strahlen, in einem Meer aus allen Farben. Farben.